Plastizität beschreibt bei Nerven die Fähigkeit, sich zu ändern. Pubertät ist für ein heranwachsendes Gehirn deshalb so verwirrend, weil die Nerven unglaublich plastisch sind. Vieles ist nicht festgelegt. Alles kann, nichts muss. Es gibt eine Menge Umhergefunke. Bis etwa zum 25. Lebensjahr schließt man diesen Prozess ab. Jetzt reagieren bestimmte Nerven nach eingeübten Mustern. Was sich bewährt hat, behält man bei, was nicht so toll war, eher nicht. So verschwinden nicht nur unerklärliche Wut- und Lachanfälle, sondern auch die Poster an der Zimmerwand. Es ist dann schwieriger, sich ruckartig zu verändern, man ist aber eben auch auf angenehmere Weise stabil. Allerdings können sich auch unangenehme Denkmuster festsetzen, wie »Ich bin nichts wert« oder »Alles, was ich tue, scheitert«. Auch das nervöse Hochgefunke eines besorgten Darms könnte sich so stabil im Kopf verankern. Wenn Antidepressiva die Plastizität erhöhen, könnten solche Muster wieder aufgelockert werden. Das ergibt dann am meisten Sinn, wenn eine gute Psychotherapie begleitend stattfindet. Sie kann die Gefahr verringern, wieder in den alten Trott zu verfallen. Die Nebenwirkungen marktüblicher Antidepressiva, wie beispielsweise Prozac, erzählen uns außerdem etwas Wichtiges über das Glückshormon Serotonin. Jeder Vierte erlebt typische Effekte wie Übelkeit, eine Phase mit Durchfall und nach längerer Einnahme Verstopfungen. Das liegt daran, dass unser Darmhirn genau die gleichen Nervenrezeptoren besitzt wie das Kopfhirn. Antidepressiva behandeln also immer automatisch beide. Verändert man die Wirkungen hier, könnten auch ganz andere Meldungen an das Gehirn abgeschickt werden. Das könnte etwa dann interessant sein, wenn Menschen auf einmal von starken Depressionen heimgesucht werden, obwohl ihr Leben an sich ganz in Ordnung ist. Vielleicht muss nur ihr Bauch auf die Couch und nicht der Kopf. Jeder, der unter ängstlichen oder depressiven Stimmungen leidet, sollte sich daran erinnern, dass auch ein gebeutelter Bauch ungute Gefühle auslösen kann. Manchmal völlig zu Recht, sei es nach zu viel Stress oder wegen einer unentdeckten Nahrungsmittelunverträglichkeit. Wir sollten die Schuld nicht nur in unserem Gehirn oder bei Ereignissen in unserem Leben suchen, denn wir sind mehr als das.